E, A, A. Denken. Denken, dachte, gedacht. Bringen. Bringen, brachte, gebracht. Kennen. Kennen, kannte, gekannt. Nennen. Nennen, nannte, genannt. Brennen. Brennen, brannte, gebrannt.